Hallo, meine lieben Freunde, wir kommen zum, gehen dem Ende zu, zum Schluss. Dieses Mal noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob es ein oder zwei sein werden oder drei, aber wir kommen zum Schluss. Und zwar jetzt reden wir über Folgendes. Und ich werde euch auch erklären, warum das so wichtig ist. Nämlich, es hat mit mir zu tun, meiner persönlichen Reise mit dem Herrn, meiner Beziehung mit ihm, meinem Leben mit ihm und was er mir persönlich gesagt hat. Jetzt erst ganz vor kurzem. Und zwar Beleidigungen. Beleidigungen. Oder es kommt darauf an, welche Bibelübersetzung wir nehmen. Die Bibel verwendet verschiedene Aussprüche oder Worte oder Ausdrücke für dasselbe griechische Wort. Es kommt darauf an, ob wir die Luther nehmen, die Schlachter oder wo wir da hineinschauen. Eine Bibelübersetzung sagt Ärgernisse. Okay, und jetzt lasse ich euch teilhaben an meinem Leben, an meiner Reise mit dem Herrn, auf das, was der Herr mir gesagt hat. Und ob du das für dich anwenden möchtest oder nicht, das stelle ich dir mal frei zur Verfügung. Du bist ja frei, alles anzuwenden oder nicht anzuwenden, was ich euch hier lehre. Aber etwas, was zumindest zu mir der Herr klipp und klar gesagt hat, ist Folgendes. Reinhard, habe ganz besondere Acht, niemals beleidigt zu sein. Denn wenn du mit einem beleidigten Herzen lebst, dann kannst du nicht erfüllen, was ich für dich auf dieser Erde geplant habe. Und weißt du, und als der Herr zu mir das gesprochen hat, ich habe eines gemerkt, in meinem Leben mit dem Herrn, in meiner Reise mit dem Herrn habe ich Folgendes entdeckt. Wenn er spricht, dann kann ich das nicht auf die leichte Schulter nehmen. So viele Menschen, die wollen noch ein prophetisches Wort, noch ein Wort, noch ein, noch ein, noch ein, aber haben nicht ernst genommen, was er im letzten Wort gesagt hat. Und das ist etwas, was mich manchmal traurig stimmt, weil ich manchmal denke, wie kannst du denken, das ist doch eine der größten Verführungen überhaupt, zu denken, dass wenn ich noch ein prophetisches Wort vom Propheten bekomme, dann wird mein Leben gut laufen, aber nicht in dem Wandel, was ich zuletzt von ihm gehört habe. Das zu ergreifen, darüber zu meditieren und ständig das in meinem Leben auch innerlich anzuwenden und auch natürlich äußerlich. Das griechische Wort für Beleidigung oder für Anstöße, auf Englisch sagt man to be offended, das griechische Wort hier ist ein Wort, das so stark ist, und ich lese euch eine Bibelstelle vor. Die erste Bibelstelle, die ich euch vorlesen möchte, die kommt natürlich aus Lukas Kapitel 17, 1 bis 4. Lukas 17, 1 bis 4. Schau mal, was Jesus selbst uns hier sagt. Er sprach aber zu den Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen. Eine andere Übersetzung sagt, es ist unvermeidlich, dass Ärgernisse kommen. Wehe aber dem, durch welchen sie kommen. Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. Hab Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn es ihn reut, so vergib ihn. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündige und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Hier in diesem Abschnitt sehen wir eine interessante Aussage. Erstens, Jesus sagt, es ist unvermeidlich, dass Ärgernisse oder Beleidigungen kommen. Das Wort hat auch im Griechischen die Bedeutung, etwas, was uns eine Falle stellt, damit wir sündigen. Darum sagt es hier die Schlachterbibel, Anstöße zur Sünde. Unvermeidlich, dass sie kommen. Warum ist es unvermeidlich, dass sie kommen? Weil wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer Welt umgeben von Sünde. Das heißt, es ist völlig unvermeidlich, dass Beleidigungen, dass Ärgernisse kommen. Das kannst du nicht vermeiden. Du kannst dich, was willst du tun? Sperrst du dich weg ganz alleine in einem isolierten Leben, nur du und du alleine? Wie sollst du da je ein normales Leben führen? Das heißt, jemand hat vor kurzem gesagt, einer der größten Fehler, ich finde diesen Mann sehr genial, der das gesagt hat, Einer der größten Fehler, den Eltern machen, ist, dass Eltern nicht von Anfang an ihren Kindern erklären und sie dahin zu erziehen, dass das Leben nicht fair ist. Viele Eltern beschützen ihren Kindern von einem, was für sich alles, Schwierigkeiten und so weiter und so fort, anstatt sie zu lehren, das Leben ist nicht fair, mein liebes Kind. Ich werde dir jetzt beibringen, wie man mit einem Leben, das nicht fair ist, umgeht. Und wisst ihr, als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, wow, und das ist ein sehr intelligenter Mann, der das gesagt hat. Ein Mann, der, wenn ich mich recht erinnere, zwei Doktortiteln hat und auch noch, ich glaube, einen Masters-Titel oder irgend so etwas. Ein gebildeter Theologe, Mann Gottes, psychologisch geschult, wirklich eine außergewöhnliche Person. Einiges älter als ich. Und dieser Mann hat gesagt, wir müssen unsere Kinder von Anfang an beibringen, das Leben ist nicht fair. Was machst du, wenn andere dir nicht fair gegenüber sind? Das sollen wir unsere Kinder lehren. Und Jesus sagt uns hier, es ist unvermeidlich, dass diese Ärgernisse, dass diese Beleidigungen kommen. Und dann gibt er auch die Warnung, wehe aber dem, durch den sie kommen. Und dann sagt er aber diese wichtige Aussage, habt Acht auf euch selbst. Und hier bin ich der Überzeugung, dass wenn Jesus sagt, habt Acht auf euch selbst, er verbindet es dann nicht auf den Bezug, habt Acht auf euch selbst, dass ihr keinen Anstoß zum Ärgernis gebt. Warum bin ich der Meinung, dass er das nicht meint? Habt Acht auf euch selbst, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, nachdem du ihn zurechtgewiesen hast, vergib ihn. Und es geht hier darum, dass wenn ich meinen Bruder erlaube, durch egal, was er mir antut, was er gegen mich getan hat, wenn ich meinem Bruder erlaube, dass er mich beleidigen kann, dass es in meinem Herzen ein Ärgernis hervorbringt, dann wird sich das in meinem Herzen genauso verwirklichen, dass ich letztendlich sündigen werde. Und weißt du, und das ist hier das. Darum ist eines der griechischen Wörter ist tatsächlich Ärgernis, Beleidigung, aber ein anderer ist etwas, was mir eine Falle stellt, das mich dann zum Sündigen veranlasst. Und weißt du, ich bin mir so persönlich sicher und das kannst du eben für dich akzeptieren oder nicht. Ich bin mir sicher, dass wenn ich in meinem Herzen Beleidigungen und Ärgernisse zulasse, das wird mir eine Falle stellen, damit ich dann auch sündige und damit ich dann nicht das erfüllen kann, was Gott für mich hat. Schau dir diesen Bibelvers an, in Matthäus Kapitel 24, Vers 9 bis 13. Matthäus 24, Vers 9 bis 13. Ich liebe Matthäus 24, Lukas 21, den Timotheus und Thessalonicher Abschnitt, der uns aufzeigt und Klarheit gibt, über was geschehen wird in dieser Welt in den letzten Tagen, bevor Jesus Christus wiederkommt. Ich habe gestern mit David darüber geredet, ich habe gesagt, mein Liebling, weißt du, es gibt kein Zurück mehr. Jesus steht vor der Tür. Und wenn ich nicht überzeugt sein würde, dass die Wiederkunft Jesus wirklich sehr nahe wird und dass die Welt immer schlimmer und schlimmer werden wird, dann müsste ich all die Dinge, die Jesus gesagt hat, Paulus gesagt hat, die sich erfüllt haben, die müsste ich dann auch irgendwie rausnehmen. Es ist für mich alles, bildet sich, baut sich perfekt zusammen. Matthäus 24, 9 bis 13. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen. Und genau hier ist dasselbe Wort. Ärgernisse, Beleidigung, Anstoß nehmen. Dasselbe griechische Wort. Und es werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten aufstehen und sie werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Es ist schon interessant, dass Jesus hier schau die Worte, die Jesus hier verwendet. Viele werden Anstoß nehmen. Das heißt, viele werden sich beleidigen lassen. Jesus hat uns vorausgesagt, dass in den letzten Tagen, bevor er wiederkommt, viele werden sich beleidigen lassen, weil andere Dinge tun, die sie nicht tun sollten. Ein Bruder wird den anderen verraten, einer wird gegen den anderen aufstehen, einer wird den anderen hassen und dann werden viele Anstoß nehmen. Dazu, mein lieber Freund, ob du dich beleidigen lässt oder nicht, nichts zu tun mit dem, was der andere getan hat. Da haben Leute Sachen gesagt, die ja nicht mal schlimm sind und andere sind schon beleidigt. Da haben Leute oft Dinge gesagt, die oft haben sie sich gedankenlos ausgedrückt. Oder es kommen auch Beleidigungen, weil wir Dinge gar nicht richtig gehört haben. Wie viele Leute, die haben ihr Herz schon so verkorkst und so verdreht, der andere sagt eine neutrale Sache und ich erlaube dieser Sache mein Herz zu beleidigen. Was geschieht dann? Dann nehme ich Anstoß, das griechische Wort heißt auch eine Falle zur Sünde, dann sündige ich, ich tappe hinein in die Falle und schau, wie die Bibel sagt, was dann am Ende sein wird. Die Liebe wird dann in vielen Menschen erkalten. Mein lieber Freund, eine der großen Herausforderungen in dieser Zeit, in der wir leben, ist es, in wahrer biblischer Agape-Liebe zu leben, unser Herz zu verschließen vor Beleidigung, vor Ärgernissen, vor Anstößen. Lass dich von niemand beleidigen. Vor kurzem hat jemand zu mir gesagt, da kam jemand zu mir und sagte, Reinhard, ich hoffe, ich habe dich nicht damit beleidigt. Und spontan, ohne überhaupt nachzudenken, ohne das zu rationalisieren oder zu verarbeiten, spontan kam aus meinem Herzen, kamen diese Worte raus, ich bin unbeleidigbar. Ich bin unbeleidigbar. Und dann wurde mir erst bewusst, was ich gesagt habe. Und dann sagte ich, oh, was habe ich damit gesagt? Was will ich eigentlich sagen? Und dann dachte ich darüber nach. Und dann habe ich mir gesagt, das ist eine gute Herzensentscheidung. Ich bin unbeleidigbar. Und wisst ihr, beleidigt sein und beleidigt im Herzen zu lassen, das hat solche große Konsequenzen, nicht nur auf dein Wohlbefinden, nicht nur auf wie gut es dir geht, nicht nur wie gut deine Beziehungen untereinander sind, sondern auch wie dein Leben endet wird, betreffs Erfüllen des Planes Gottes. Darum, ich lass mich nicht beleidigen von niemandem in dieser Welt. Du kannst machen, was du willst. Mein Herz ist nicht beleidigbar. Das nächste Mal zeige ich euch, was geschehen ist, weil sich jemand beleidigen ließ in der Bibel. Und das soll uns eine große, große Warnung sein. Liebe Freunde, tschüss, wir machen das nächste Mal weiter. Hoffentlich ein oder zwei Lektionen Maximum und wir werden fertig sein. Bis bald. Das verkrochen und verborgen, dann will ich das sehen. Ich will sehen, ob ich mit über irgendjemand beleidigt bin, mich geärgert habe, mich Anstoß genommen habe. Das will ich sehen, das muss ich sehen, denn das will ich lösen. Und weißt du nicht, ich denke, dass... Hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid und immer wieder kommen Fragen an uns, Reinhard, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen? Wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt. Wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche zwei 30-minütigen spezielle Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brasilien Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderhäume hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa, unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.